Ein Film. Kennst du ihn schon oder nur den Trailer? Es dämmert dir. Es ist einer von diesen Filmen. Einer von jener Zeit. Die Ereignisse von dieser Zeit oder davor trugen dazu bei, dass Verbindungen in deinem Hirn aufgebaut worden sind. Oder wie dieser Scheißapparat auch funktioniert. Einer dieser Filme, den du höchstens bis zur Mitte gesehen hast. Cineastische Bildungslücken. Der Film lief auf einem Computer im Stream. Eure vier Augen davor. Bis eure vier Hände woanders hinschauten. Der Film wird zur Tapete für die dünnen Wände. Eine Ummantelung für das Schamgefühl. Es kommt zur Einführung, zum Wendepunkt, zum Höhepunkt und dann zum Abspann. Kurzes Kuscheln, bis sie zu reden anfängt. Postkoitale Tristesse. Irgendwann war es vorbei. Keine halben Sachen mehr bei den bewegten Bildern, keine dualistischen erotischen Erlebnisse von da an. Und jetzt schaust du den Film zu Ende an. Zum ersten Mal. Denn du hast ja sonst nichts zu tun. Schließt die cineastische Bildungslücke. Kannst dich danach in den Schlaf weinen oder betrinken.